So, wir haben uns heute hier versammelt. Ja, zu was für ein Thema. Und zwar heute geht's bei mir und Dan darum, um Selbstjustiz. Ja, hartes Wort und es ging nämlich darum, wir sind darauf gekommen, wir haben die Serie Dexter gesehen. Und ja, in der Serie Dexter geht es ja darum, um einen Serienmörder, wer es nicht kennt, der Serienmörder jagt. Der also dafür sorgt, dass der ganze Abschaum der Gesellschaft seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Genau, seiner gerechten ohne Verhandlung, ohne Knast, ohne die Chance, dass sie wieder in Freiheit leben und an ihren schändlichen Treiben, sage ich jetzt mal, das mal weitermachen können. Richtig. Einfach ein Ende. Genau, und uns beschäftigt er erstmal viel mehr, genau, also der Dexter ist wie gesagt auch ein Psychopath und er hat ja auch gewisse Triebe und gewisse Vorlieben oder er muss eben was tun, er muss töten, aber er hat eben gelernt, dass er seine Triebe eben an den richtigen auslässt. Und uns beschäftigt heute eigentlich viel mehr die Tatsache, ist das... Das Thema generell Selbstjustiz, ist das in Ordnung? Ist das eine moralisch vertretbare Sache? Oder könnte man sagen, das ist, weiß ich nicht, das, wenn man das macht, dann ist man nicht besser als die anderen, denen man das quasi antut. Und ja, das ist es eben, ich will auch vorneweg sagen, all das, was wir hier sagen, das sollte man jetzt uns nicht zu ernst nehmen oder verwerflich nehmen, es sind Gedanken und ja, also und die spielen auch hin und her. Also zum Beispiel bei mir, ich fange mal bei mir an. Früher hätte ich wirklich gesagt, ist ja auch so Selbstjustiz, Todesstrafe, hat ein Mensch den Tod verdient für Dinge, die er getan hat. Und früher hätte ich Mensch gesagt, auf einen Schlag, ja klar und weg mit ihm und pipapo. Auf der anderen Seite denke ich heutzutage darüber, man ist eigentlich kein Deut besser, wenn man Gleiches mit Gleichem vergeltet, ja. Aber wiederum bin ich manchmal dann den Gedanken, wenn man so gewisse Sachen hört, ja, dass es eine Lösung ist. Was denkst du? Ich denke persönlich, ja, Selbstjustiz ist immer eine Sache, es kommt darauf an, aus welchen Gründen man das tut. Ich denke mal, wenn man es auch einfach bloß so aus Spaß an der Freude macht, dann ist man persönlich gesagt auch nicht wirklich besser als der andere, aber man hat einfach mal, wenn irgendjemanden, ein geliebter Mensch, ein Verwandter, wie auch immer, genommen wird, dann hat man natürlich auch irgendwo das Bedürfnis, dem, ja, das halt irgendwie, sage ich nur, zu rächen, zu sühnen. Genüge zu tun, ne? Und wenn man manchmal hört, dass Menschen, die anderen irgendwas angetan haben, die dann, weiß ich nicht, ein paar Jahre auf Bewährung bekommen, wobei sie eigentlich vielleicht 20 Jahre verdient hätten, dass sie nie wieder aus dem Knast rauskommen, sage ich mal. Aber dann das wirklich schaffen durch Geld, durch einen guten Anwalt, das wirklich auf ein paar Jahre Bewährung, sage ich mal, rauszuschindern und dann danach wieder frei rumlaufen, dann ist das schon eine Überlegung wert. Dann sollte man entweder überlegen, den Rechtsstaat neu zu überdenken oder man tut einfach mal seine eigene Gerechtigkeit. Also das ist immer so eine schwierige Kiste auf jeden Fall. Also prinzipiell sei ja gesagt, keiner darf über den anderen Menschen entscheiden, über Leben und Tod. Doch, Richter schon. Ja, aber wieso? Eigentlich niemand. Eigentlich ist niemand dazu in der Lage oder sollte dazu in der Lage sein, darüber zu entscheiden. Aber eben diese Menschen tun es. Mörder, ja. Oder auch, sagen wir mal, welche, die nicht gemordet werden, aber seelisch so, also Vergewaltiger oder, ja. Und es geht mir speziell auch darum, ich habe neulich eine Dokumentation gesehen, habe sie auch dir gezeigt, es ging darum, um Gefängnisinsassen in Amerika, dass die Gefängnisse immer voller werden. Und die wissen schon gar nicht mehr hin, wo mit diesem ganzen, ja, ich nenne es mal menschlichen Abschaum, klingt irgendwie hart, ist aber so. Und dass die aber auch, wozu ist zum Beispiel auch eine Gefängnisstrafe da, ja? Die Leute sollen Sühne bringen, sie sollen nachdenken über das, was sie getan haben, aber sie tun es teilweise gar nicht. Ich will nicht sagen, Gefängnis, super grausam auf jeden Fall und keiner will da rein und was da erlebt wird, das ist auch... Aber wie gesagt, teilweise habe ich den Eindruck, also sie haben einige Leute interviewt, kannst auch gleich was dazu sagen, Daniel, aber die haben gesagt, sie würden nichts dran ändern, sie würden genauso vorgehen. Da begehen Leute Morde, weil Leute anders denken wie sie, anders aussehen wie sie, aus Prinzip. Und sie sagen, wenn sie rauskommen aus dem Gefängnis, haben sie nichts daraus gelernt. Und jetzt ist die Frage, die ich mich eben stelle, Todesstrafe, Selbstjustiz, was soll man mit solch einem Menschen machen? Leben lang wegsperren? Die Gefängnisse werden voller? Irgendwo geht's immer ums Geld, Steuergelder, pipapo, ist ja nicht unser Geld jetzt, aber ich meine, diese Erziehung, also in dem Sinne ist ja auch dieser erzieherische Aspekt ist da auch einfach gar nicht mehr gegeben. Naja, naja, viele, denke ich mal, machen doch immer so den falschen Ansatz. Und ich sage mal, die Rahmenbedingungen sind doch einfach gar nicht mehr gegeben. Wie gesagt, in Amerika, die Gefängnisse sind überfüllt. Teilweise sind die Gefängnisse in der Hand der Häftlinge. Die Wärter sind einfach nur dazu da, dass sie nicht ausbrechen. Ansonsten, was da in den Gefängnissen passiert, ist den Häftlingen total überlassen. Richtig. Das ist dann wieder so ein eigener Staat im Staat sozusagen, innerhalb eines Gefängnisses. Und manche kommen extra, entschuldige, aber kommen extra ins, wollen ins Gefängnis, ja, extra, damit sie erstmal ihre Ruhe haben, in Sicherheit sind und womöglich dort noch von anderen Insassen was lernen. Genau, genau, richtig, richtig. Und da kann schon mal überhaupt keine soziale Einsicht in das, was man getan hat, kann überhaupt nicht passieren, weil die Bedingungen sind dafür überhaupt nicht gegeben. Da ist halt dann wieder immer die Frage, macht das Sinn? Ja, also kommen wir, also pass auf, sind wir uns einig? Es ist schwierig, wenn es eine persönliche Kiste ist, Selbstjustiz. Eigentlich ist, wir haben es ja schon gesagt, vorhin keiner dürfte über einen anderen Menschen richten. Aber die Todesstrafe ist ja auch so eine Art, nenne ich Selbstjustiz, aber es ist ja auch eine Selbstjustiz des Staates im Endeffekt. Also wir sagen, wir können es einfach nicht sagen. Klar, keiner ist Herr über Leben und Tod. Selbstjustiz ist scheiße. Hört sich verlockend an, ist aber scheiße. Man, also ich persönlich würde das halt auch sagen. Ich sag mal, ist halt auch mal schwierig. Ich selber persönlich könnte es mir nicht vorstellen, einfach loszuziehen und dann jemand anderen abzuschlachten. Auch wenn er mir persönlich irgendetwas angetan hat. Da gibt es auch wieder Leute, die denken halt wieder komplett anders. Die sind dann so von diesen Gedanken getrieben. Und ja, was soll man sagen? Verdirbt einen das selbst von Grund auf? Oder ist es halt so ein Ding, das ist abgehakt und danach geht das Leben weiter? Oder kriegt man da Lust drauf? Das denke ich eben nicht. Also abgehakt auf keinen Fall. Also ich denke, dass ja, man Lust drauf, aber abgehakt. Ich denke auf jeden Fall, durch den Tod dieses Mörders ist, ja, da ist die Welt doch irgendwo nicht besser. Ich glaube, er hat zwar seine Rache bekommen, derjenige, aber er wird es bringt ihn ja den geliebten Menschen auch nicht wieder. Ein schönes Zitat war es auch in der Serie, da meinte der Vater von Dexter, Mord ist nur dann gerechtfertigt, wenn es einer höheren Sache dient. Also aber nicht einer höheren Sache, um sich zum Beispiel was anzueignen oder jetzt zum Beispiel kriegen, sondern aber eher zum Beispiel, Mord ist dann gerechtfertigt als Polizist, so hat er das gesagt in dieser Serie, wenn es einem anderen Menschen das Leben retten würde zum Beispiel. Und Dexter zum Beispiel lebt ja nach diesem Kodex. Er hat zwar diese Triebe, aber er mordet nur Menschen, die andere Menschen morden würden und in Leid und Schmerz genau, würden. Ja, genau. Er tötet eigentlich im Prinzip bloß die guten Leute. Quatsch, die bösen Leute. Ja, richtig. Ja. Entschuldige. Nee, aber bei Dexter ist ja auch wieder ein anderer Fall. Ich meine, wie gesagt, er hat ja selbst diesen Zwang, diesen Trieb, einfach mal. Er kann sonst ja keine Gefühle empfinden, aber dabei empfindet er Vergnügen, Freude, das ist sein Sex, sage ich mal. Auf jeden Fall Genugtuung, ja. Richtig, und das ist wieder ein ganz anderer Fall, sage ich mal, und das ist halt einfach eine adäquate Lösung zu dem, was er halt sonst machen würde. Also jetzt würde er sich ja wahrscheinlich auch bloß willkürlich irgendwelche Leute raussuchen und sie abschlachten. Und er wäre nicht besser als sie selbst. Also, wie gesagt, wir sind keine Freunde der Selbstjustiz, aber irgendwo hört es sich verlockend an, also die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Allerdings ist es dann natürlich wieder dieser Faktor, wo auch wieder Bezug auf die Serie, der Dexter, der schaut auch ganz genau hin, ob auch diese Menschen wirklich schuld sind. Also er möchte keinen Unschuldigen morden. Und da sind wir bei der nächsten Kiste. Jetzt kommen wir mal zurück. Todesstrafe. Ja, also Selbstjustiz abgeschlossen. Wir sagen, hört sich verlockend an, würde die Welt womöglich zu einem besseren Ort machen, aber ist nicht zu rechtfertigen. Im Endeffekt kann es keine Lösung sein, weil man selber überschreitet auch einfach eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte. Besser hätte ich es nicht sagen können, richtig. Aber jetzt zur Todesstrafe, auch eine andere Art der Justiz, also selbst nicht, aber Justiz, und da ist es wieder, ja. Selbst Todesstrafe gerechtfertigt oder nicht, ist ja auch wieder Auslöschung eines Menschen oder eines Menschenlebens. Ja, früher hätte ich ehrlich gesagt persönlich auch gesagt, nein, lieber ein Leben lang verrotten lassen im Gefängnis, was auch eine Variante ist. Aber einfach bei gewissen Individuen, Pädophile, Gewalt, Vergewaltiger, Leute, die auch einfach und definitiv überhaupt keinen Einsehen haben, das, was sie getan haben. Na, und die offensichtlich auch nicht heilbar sind und so wie in diesem Ja, in diesen teilweise ist, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, das ist klar, aber diese Leute, die sie dort gezeigt haben und interviewt haben, die waren mit verzerrter Stimme, kein Gesicht und pipapo, die haben gesagt, sie würden es wieder tun. Ja, sie haben einfach kein Gewissen. Kein schlechtes Gewissen wegen dem, was sie getan haben. Und das ist, ja, das ist selbst so ein bisschen erschreckend. Ich meine, man selber hat ja auch immer so, sag ich mal, teilweise schon schlechtes Gewissen, wenn man überspitzt gesagt eine Kakerlake tottritt. Naja, gut. Jetzt überspitzt gesagt, sag ich mal, richtig. Recht, ja. Aber sich dann selbst vorzustellen, ey, ich habe jemanden getötet, das macht mir überhaupt nichts aus. Das ist so eine erschreckende Vorstellung irgendwie. Das sollte einfach niemand tun. Ich meine, wir dezimieren damit auch unsere eigene Rasse, muss man auch einfach noch dazu sagen. Ja, aber ich denke, wir sind genug. Also irgendwo auch schon. Das greift jetzt in ein anderes Thema, was wir vielleicht irgendwann andermal behandeln würden. Ja, Todesstrafe. Also früher habe ich ohne Bedenken gesagt, oh, komm weg, zack, zack, zack. Im Nachhinein denke ich darüber nach, es sind auch Menschen, ja, denen man das Leben nimmt und natürlich. Aber mittlerweile bin ich auch schon wieder auf dieser Schiene, wo ich sage, Ich sag mal nicht mal unbedingt Todesstrafe. Na, aber wenn man gewisse Menschen verschwinden lassen könnte, weißt du, was ich meine? Also. Ne, dafür gibt's ja Gefängnis. Es klingt so kompliziert, also. Dafür gibt's ja, wie gesagt, Gefängnis. Was ich persönlich auch nicht schlecht finde, ist einfach mal so dieses Verrotten lassen, einfach in einem Knast. Er verbringt da wirklich den Rest seines Lebens ohne irgendwelche Annehmlichkeiten, Essen jeden Tag, vielleicht mal ein bisschen Ausgang, wie auch immer. Also so verrotten lassen, so in Einzelhaft, finde ich persönlich, stelle ich mir sehr, sehr grausam vor. Ist es auch. Ich glaube, für denjenigen ist es auch immer noch schlimmer als wirklich so die Todesstrafe. Aus der Sicht habe ich das auch schon gesehen. Also ich habe, deswegen ist diese, also man muss diesen Berichten, wie man ihnen Glauben schenkt. Auf der einen Seite habe ich gesehen, die haben da Highlife und Pipapo. Und dann habe ich einen Bericht aus demselben Gefängnis gesehen, die in der Einzelhaft da sind. Und das ist nicht schön. Das ist wirklich eine andere Art von. Die haben auch berichtet, wie die Menschen sich dort verändern. Also die haben, ja, die Menschen haben teilweise psychische Störungen gekriegt, ja, weil die waren einmal am Tag, also eine Stunde am Tag vielleicht draußen, nur in einer umrandeten, in so einem umrandeten Gewölbe, wo du oben vielleicht noch ein bisschen Himmel sehen kannst, richtig, absolut richtig. Abgeschottet, ansonsten nur auf sich. Der einzige soziale Kontakt sind die Wärter. Richtig, und die sind aber deren, also nicht, weil die Wärter nicht freundlich sind womöglich, sondern eher selbst die Insassen sind den Wärtern nicht freundlich gegenüber, aber auch nur aufgrund der Tatsache, weil sie sich Abwechslung verschaffen wollen. Also weil das Einzige ist, was ihnen noch einen Reiz verschafft. Also diese Reizarmut, die auch da ist, ja. Die, ja, also das bringt ihnen so ein gewisses Kick, so ein Gefühl. Mhm. Die sagen, die müssen das nur noch machen, weil, also es ist Wahnsinn. Weil das ist auch wieder so verwerflich, was ich daraufhin eben gesehen habe und gelesen habe, was mit den Insassen aber auch passiert. Ja, die teilweise psychische Störungen schon nach ein halben Jahr, ein Jahr aufweisen und die verbringen da ihr Leben lang in Einzelhaft, ja. Und die Menschen verändern sich von, und das ist auch so eine Art, ja, ist dann nicht der Tod eine Erlösung irgendwo schneller, weil diese Einzelhaft auch eine Qual über die lange Zeit ist? Was, also ist es, ne, es ist eine Art Folter über, also naja, des Geistes. Klar, das ist eine psychische Folter, in dem Fall halt eigentlich, also keine physische, aber der Körper leidet natürlich mit, wenn man sich selber anfängt, unwohl zu fühlen, wirklich über einen langen Zeitraum hinweg, da bleibt auch der Körper auch nicht spurlos, das geht auch nicht an den Körper spurlos dran vorbei, das eingefallene Haut, man nimmt automatisch mehr ab. Ja. Und ja, Depressionen, Kopfschmerzen, Pipapo, was halt nicht alles dazugehört. Und das ist halt auch schon eine, sag ich mal, eine sehr grausame Variante, aber für jeden, der halt, sag ich mal, die Todesstrafe so an sich nicht akzeptieren kann, eine gute Alternative für welche, die. Danke genau für dieses Einlenken, nämlich. Das ist es eben. Alternative. Tode. Also es ist so krass, wo wir uns eigentlich unterhalten. Und ich will auch nochmal betonen, ja, also es ist nur Gedanken. Also wir können eh nichts dran beeinflussen und es ist so unheimlich schwierig. Also wir schätzen das Leben über alles, ja. Aber es ist eben unheimlich schwierig, weil dieses Leid, also was man, auf der einen Seite sagt man, Mensch, der Mann hat Leid vollbracht über einen Menschen oder über mehrere Menschen sogar. Jetzt soll er selbst sühnen und Leid, aber sind wir da schon wieder in dem, ja, ist es vielleicht dann doch, ich meine, man muss ja den Menschen vielleicht auch nicht leiden lassen während der, wegen der Vollstreckung, dass man sagt, ja, ich weiß ja nicht, was da alles so gibt. Giftspritze, sagt man ja heutzutage, wo man einschläft. Und also meinst du jetzt bei der Todesstrafe? Bei der Hinrichtung selbst, ja, dass man sagt, dass man... Das ist ja, mittlerweile ist es ja, wie gesagt, Giftspritze, das ist ja wie ein, Ein Schläfern bei Tieren eigentlich im Prinzip. Ich meine, die spülen ja an sich nichts. Die schlafen im Prinzip einfach bloß ein, wachen nicht mehr auf. Ist ja nicht so, dass sie da unter Qualen wie früher, wo es noch die hier den elektrischen Stuhl gab. Oder aufgehangen oder sonstige Sachen. Was natürlich, da haben die Leute auf jeden Fall definitiv gespürt, was mit denen passiert ist. Und das, denke ich mal, war grausam. So ist die Todesstrafe heute, wie wir sie kennen, eigentlich schon fast wieder human. Naja, human. Das Wort Tod steckt immer noch drin und es wird einem Menschen das Leben ausgehen. Ja, aber er muss nicht leiden. Das ist auch richtig. Ja, also sehr, sehr, sehr, sehr schwierige Kiste. Auf der einen Seite, was lernen, also vielleicht auch nicht mal Mörder, aber was lernen Leute im Gefängnis? Gerade die die Leute, die resozialisiert wurden, also ob da überhaupt so ein Prozess stattgefunden hat. Und die kommen ja meistens auch wieder ins Gefängnis und wissen es auch nicht besser. Und ja, und das andere ist zum Beispiel auch, muss ich sagen, da habe ich drüber nachgedacht, was macht es überhaupt, also dass sowas abgeschafft wird. Früher, ich will jetzt keine Jahreszahlen nennen, aber da war wirklich so die Todesstrafe noch so... Das war eine Selbstverständlichkeit. Nein, nicht wegen Selbstverständlichkeit, aber da hat man wirklich noch Angst gehabt. Also das heißt, ich weiß nicht, ob es deshalb weniger Täter gab. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Aber ja, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es als Abschreckung gilt. Ich meine, sag mal, viele Sachen passieren einfach aus dem Affekt heraus. Und dann gibt es, denke ich mal, auch Leute, die dann daran einfach irgendwo auf die Art und Weise Gefallen dran finden, auch nicht mehr damit aufhören können. Aber sag mal, der erste Schritt, oder viele Morde werden ja auch wirklich aus dem Affekt heraus getan. Von daher kann man da nicht sagen, dass die Todesstrafe wirklich so das adäquate Mittel der Abschreckung ist. Das ist es eben, ne? Weil was ist wirklich genau? Es bedarf trotzdem einer ungeheuren Recherche, damit man... Es ist schwierig. Also es sind nur Gedanken, Spiele, und wir haben uns eben gedacht, Mensch, wir hatten uns über das Thema gerade unterhalten, dachte, nee, komm, jetzt müssen wir unsere Gedanken... einfach mal ein bisschen einfach aufzeichnen und zusammenballen. Ja, zusammenballen. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ein großes Brainstorming. Ja, natürlich. Auf irgendetwas wollte ich noch raus. Einkerkern, Strafen, Strafrecht. Tja, was soll ich denn sagen? Ja, das Ding ist eben so, was wäre eine passende Möglichkeit, jemanden zu bestrafen? Nein, vielleicht nicht zu bestrafen, sondern eher damit sowas vielleicht als präventiv. Warum passiert sowas, müsste man sich auch wiederum die Frage stellen. Ne? Warum werden Menschen zum Mörder? Warum tun sie das, was sie tun? Oder warum empfinden sie keine Reue? Warum glauben sie sogar, das, was sie tun, ist richtig? Ja, da geht auch mal, das ist immer wirklich eine schwierige Kiste. Das kann passieren durch eine schlechte Erziehung, also was heißt schlechte Erziehung, aber indem man halt einfach selber Leid in der eigenen Kindheit an sich selber wahrgenommen hat und in der Hinsicht vielleicht abgestumpft ist. Vielleicht gibt es auch Leute, das würde mich eigentlich auch mal interessieren, und ich persönlich denke, jetzt am Beispiel an Dexter, klar, ist eine fiktive Person, aber ich denke, es gibt auch Leute, die einfach mal schon so geboren werden, so mit diesem wo es einfach anders im Kopf ist, die einfach anders ticken, die einfach so diese Emotionalität zu anderen Menschen gegenüber einfach nicht drauf haben, die dann einfach sich nicht vorstellen können, der Tod ist was Schlimmes. Wenn er, er kann eben das auch nicht so empfinden. Deshalb, ja, und ich denke wirklich, da gibt's auch Leute, da hilft keine Prävention. Da hilft echt keine Prävention. Die haben es dann einfach in sich drin, in ihrer Natur. Das ist ein Instinkt, kann man so sagen. Wie will man dagegen vorgehen? Ja, also der Tod wäre definitiv ein rationelles Mittel. Oder rational, also einfach für die auf jeden Fall. Nee, aber auch für uns, also für uns als Gesellschaft, für die Menschen, um die Welt vielleicht ein bisschen sicherer zu machen. Also diese auszusortieren irgendwo. Aber irgendwo in diesem Wort Mensch eben so. Steckt so viel Menschlichkeit und... wir sind eben Menschen, wir fühlen, wir machen uns Gedanken und das ist vielleicht auch ganz gut so, also dass wir über gewisse Dinge nachdenken und nicht einfach tun. Ja, wir reflektieren, klar, ich meine, das macht uns ja aus. Richtig, und vielleicht ist es auch ganz gut so, und ihr merkt eben, wie wir auch daran zweifeln, an dem, was wir selbst sagen. Es sind halt eben nur Gedanken. Und ich würde auch fast sagen, also es ist das gesagt, was gesagt werden musste. Wir haben immerhin so eine kurze Zeit mal unsere Gedanken auf Tonband bringen was können. Was ich jetzt aber, bevor wir das Ganze abschließend darlegen, jetzt was Todesstrafe und so weiter und so fort angeht, denke ich mal, sind wir jetzt an einem Punkt, was wir, sage ich mal, abschließen können. Müssen wir sich vielleicht immer ein bisschen genauer Gedanken drüber machen. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, wo wir bei der auch vorher drüber gequatscht haben, wir haben ja gesehen jetzt in der Folge, dass Dexter sein Opfer ja mehr versenkt. Und Spoiler-Alarm, ja. Okay, ja. Ja, Entschuldigung für alle, die es noch nicht gesehen haben. Aber ist das wirklich eine gute Variante, um seine, um die Leichen loszuwerden? Jetzt einfach mal so wirklich aus einem reinen... Ja, darüber hatten wir uns auch gut, dass du es noch sagst. Blickpunkt zu sehen. Gibt es da bessere Alternativen oder ist das... Weil ich finde es auch trotzdem gefährlich teilweise. Ja, ja, genau. Was würde man eigentlich tun? Wie würde man es besser... Der perfekte Mord, ne? Also es gibt ja erstmal Mord natürlich scheiße und macht man nicht, aber wie ist er perfekt, dass keiner es rausfindet, ne? Und wie entsorgt man eigentlich... Also ein Mord hinterlässt ja eigentlich immer Spuren. Ja, aber ist halt wirklich die beste Variante, um jetzt mal von dem Mord, denke ich mal, ganz abgesehen, da kennen wir uns sowieso nicht so großartig aus, aber was wäre die beste Variante, um eine Leiche wirklich verschwinden zu lassen, ohne dass es irgendjemand mitbekommt? Also auf jeden Fall in die Comments, falls euch was Gutes einfällt. Ihr habt ja die Möglichkeit. Wir zählen mal einige auf. Mir fällt auf, natürlich mehr versenken. Dann kann man sie natürlich verbuddeln. Dann kann man sie zerhacken und vielleicht sogar, habe ich auch in Serien gesehen, an Tiere verfüttern. Ja, ja. Haben die auch gemacht. Der Rest bleibt nicht übrig. Richtig. Von der Leiche. Ich habe jetzt auch natürlich an so eine Sache gedacht, ans Verbrennen natürlich. Da bleibt ja wirklich... Das ist auch wieder die Frage. Also ich persönlich beispielsweise, was Verbrennen angeht, da müsste man wirklich einen Ort haben, der richtig abgeschieden ist und wo es auch wirklich nicht auffällt, wo dann mal, sag ich mal, schwarzer Rauch oder sowas aufsteigt. Ja, ich kenne das richtig in Öfen. Ja, ne, richtig Hochleistungsöfen. Mach es klein, aber, das Ding und... Ja, aber wie wird's da herankommen? Ich meine, die stehen ja nicht an jeder Straßenecke. Ja. Die stehen halt nicht an jeder Straßenecke rum und du kannst einfach mal hingehen und ich werfe jetzt mal eine Leiche rein. Nee, da musst du entweder Zutritt zu haben oder du musst dir selber so etwas bauen. Also ist auch schon schwierig trotzdem. Ja, und zumal auch organisiert vorgehen, ne? Ja. Also... Dann halt auch so, dass es halt keiner mitbekommt. Also es dürfte dann keiner Gegend sein, wo das halt, oh mein Gott, da ist schwarzer Rauch. Was passiert da? Also das muss ja, da brennt was. Ja, das riecht ja womöglich auch. Ja, das riecht ja womöglich auch, ja. Aber vielleicht, ja, also es ist eine sehr organisierte Sache. Haben wir irgendwas vergessen? Verbuddeln? Versenken? Verfüttern? Na, ich würde jetzt mal über die einzelnen Varianten quatschen, wo wir denken, was wahrscheinlich was besser ist. Na, ich bleib eigentlich beim Verbrennen. Wenn man richtig, also ich habe das mal in so einer Serie gesehen, ich glaube Criminal Minds war das, und ich auch mal sehr gerne. Und ich denke, da hat einer der Täter eben die immer in so eine Art Ofen verbrannt im Keller und steigt eben Rauch auf und restlos irgendwie verbrannt. Dann gab es eben auch die Variante, deswegen kenne ich das, auch dass einer die Leichen an Schweine verfüttert hat auf seiner Farm. Ja, das ist auch eine Variante. Wie gesagt, es bleibt nichts übrig. Es bleibt nichts übrig. Wenn man jetzt nicht beim Mord, sag ich mal, blöd angestellt hat und irgendwelche Beweise oder sowas dann halt in dessen Richtung führen, ist das eigentlich... Na, der hat zum Beispiel, ja genau, also der hat die Leute, soweit ich weiß, entführt. Hat wahrscheinlich seine Triebe oder was auch immer an denen ausgelebt oder seine, was ihn dazu bewegt. Das war alles auf seiner Farm sozusagen, weißt du? In einem Schuppen und sonst was. Und ich sag mal so, klar, wenn man da genauer sucht, würde man Spuren finden. Also wenn man in richtig tief lief. Ja, tief graben würde. Ja, weil es tief graben hier die Scheune durchsucht oder ja, wo das alles ist. Aber vom Prinzip her erstmal, genau, restlos weg. Was ich persönlich halt auch, denke ich mal, was auch eine Variante ist, natürlich, klar, das Opfer in Stücke zerlegt. Oh mein Gott, aber dazu muss man auch erstmal in der Lage sein. Wenn man jemanden umtöten, also umbringen kann, wenn man jemanden töten kann, dann kann man ihn auch zerhackstückeln. Na, ich kann's nicht. Du kannst auch jemanden umbringen. Ja, Gott sei Dank. Ja gut, das ist natürlich auch wieder, da muss man über Möglichkeiten verfügen, über Äxte, beide, vielleicht auch über ein gewisses Wissen über die Anatomie des Menschen. Aber dann halt wirklich verpacken in luftdichte Beutel und vielleicht über eine große Fläche, vielleicht nicht mal unbedingt in einem selben Staat oder in einem selben Bezirk, die einfach verbuddeln. So aufteilen, dass die kompletten Leichenstücke so an sich eigentlich fast nie gefunden werden können. Du bist nur unheimlich. Aber das ist es ja auch in einer Stadt, in der man lebt. Du bist ein Mörder in einer Stadt. Ja, das hat. Und die Stadt ist nicht besonders groß. Wo entsorgst du das? Na, ich würde außerhalb der Stadt, auf dem Land. Also wahrscheinlich wirklich verschiedene Stellen nehmen. Also da müssen wir auch eine entsprechende große Anzahl an Kilometern zurücklegen, das ist richtig. Und da ist auch immer wieder das Problem, entdeckt zu werden. Aber wenn das gelingt, die Leichenteile ohne das Wissen desjenigen, der die halt verputtet hat, würdest du so niemals wieder alle zusammenfinden. Schlicht und ergreifend mal gesagt. Aber es ist halt auch wieder eine Sache, du bist lange unterwegs, du hast die Teile bei dir und wenn mal einfach mal so in eine Polizeistreife oder sowas halt reinkommst. So wie im Fernsehen? Ja. Dann bist du auch einfach mal ein bisschen am Arsch. Okay, ist vielleicht doch nicht so eine gute Variante. Ich glaube, man sollte einfach nicht morden. Ja, das sowieso nicht. Also, weil, ja, irgendwie fliegt es immer auf, denke ich. Und in so einem Mord hinterlässt ja immer Spuren. Und auch, man muss ja auch gucken, welche Opfer man sich sucht, ne? Weil, werden die vermisst? Haben die Familie, Angehörige, ein soziales Umfeld? Jack the Ripper, sage ich an dem Punkt einfach mal nur. Der hat sich doch mal Prostituierte genommen, richtig, ne? Wer vermisst schon Prostituierte? Und er wurde ja auch nie gefasst, wenn ich mich nicht irre. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Nee, ich glaube, er wurde noch nie gefasst. Er wurde wirklich nie gefasst. Und aber da muss man auch dazu sagen, er hat die Leichen ja auch wirklich offen rumliegen lassen eigentlich. Also die wurden ja immer entdeckt. Er hat sich einfach bloß dann bei der Tat selbst einfach mal sehr, sehr genial angestellt. Aber vielleicht hat er auch einfach in der richtigen Zeit gelebt, wo sie noch nicht die Mittel hatten, also mittlerweile hat ja die Polizeiarbeit auch richtig was Wissenschaftliches an sich. Und ich rede jetzt hier nicht von Reagenzgläsern und sonst was, sondern auch so psychologische Hintergründe, Logik, ja. Also ob das einer gewissen Logik entspricht und ja. Ja, weil wir wieder bei der Polizeiarbeit sind. Ich weiß, wir sind sprunghaft, aber wir entsinnen uns noch, das war in diesem Jahr in Berlin, im Neptunbrunnen. Ah ja. Da war ein geistig verwirrter Mann, der mit einem Messer rumhantiert hat, sich selbst verletzt hat. Jetzt möchte ich nochmal drauf zurück, weil wenn wir schon beim Aufnehmen sind. Der hat sich selbst verletzt, Polizei wurde gerufen und ja, sie wollten, haben ihm eben gesagt, er soll das Messer weglegen. Es gab auch ein Video im Internet zu sehen. Wo eben diese Taten zu sehen waren. Naja, und jedenfalls dieser Mann wurde erschossen. Genau, aber auch nur aus Notwehr, glaube ich, weil er dann auch mit seinem Messer dann auf, also in Richtung des Polizisten halt gegangen ist, sage ich mal. Und nachdem er wirklich, glaube ich, mehrere Einredungsversuche einfach mal davon zu überzeugen, nein, tu das nicht, Überredungsversuche einfach mal gescheitert sind, er wirklich mal so dann mit dem Messer in die Richtung des Polizisten gegangen sind, na gut, das ist halt auch wieder immer die Frage. Darf ein Polizist das halt dann trotzdem tun? Es geht ja auch trotzdem um seinen eigenen Schutz, aber dürfte ein Polizist das Recht haben, jemand anderen zu erschießen? Sind wir wieder beim höheren Zweck? Um die Sache, weißt du? In dem Fall ist ja nicht, der höhere Zweck in dem Fall ist einfach mal sein eigenes Leben zu schützen. Denk mal, das sollte schon möglich sein. Da gibt's ja auch mittlerweile andere Möglichkeiten, Taser beispielsweise. Richtig, richtig, um Leute schädlich zu machen. Deswegen sollten Polizisten überhaupt scharfe Waffen tragen. Ja? Genau, oder könnte sie nicht einfach alle mit Taser ausgestattet sein? Ich meine, wenn du mal so von so einem Ding getroffen wirst, danach stehst du nach einer Weile also erstmal nicht wieder auf. Außer bist vielleicht derart mit Drogen vollgepumpt, dass du wahrscheinlich selbst eine Kugel nicht spüren würdest. Aber ich glaube, beim Taser sind ja auch die körperlichen Funktionen, die die werden eingeschränkt. Eingeschränkt sind. Aber da muss ich auch sagen, in Amerika sind die wirklich da ein bisschen fortschrittlicher. Da wird ja auch eine Menge Geld investiert. Da wird ja auch wirklich, um sein Leben zu schützen, natürlich jemand erschossen, aber die haben ja auch viele so Gummigeschosse und Taser und, hast du nicht gesehen, Gas oder Spray. Knüppel. Natürlich, aber um Leute auch relativ schnell zu entwaffnen und unschädlich zu machen. Und vielleicht fehlt diese Routiniertheit auch den Berliner Beamten. Einfach passiert nicht so häufig. Ja, weiß ich nicht. Ich kann das ehrlich gesagt, das kann ich wirklich nicht einschätzen. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern in Berlin wirklich so viel mit Mord und so weiter zu tun. Also ob die da wirklich auch so viel zu tun haben, ob das in Berlin so viel passiert. Also klar, wurde hier von hier und da auch mal von ein paar Sachen berichtet. Und ich glaube, es gab auch mal eine Zeit, so ein halbes Jahr oder sowas, wo es relativ viele Berichte, zumindest in den Nachrichten gab, die halt wirklich so an die Öffentlichkeit gekommen sind. Aber die Dunkelziffer möchte ich nicht nennen, keine Ahnung. Könnte ich persönlich auch nicht sagen. Ja, ich auch nicht. Ja, nee, das Thema hätte ich auch noch gerne angeschnitten. Sonst noch irgendwas, denn? Mir fällt ja so persönlich eigentlich nichts weiter ein, aber so auf jeden Fall nochmal, sollten Polizisten scharfe Waffen haben oder reicht nicht einfach ein Taser? Was meint ihr? Wenn euch das wirklich interessiert und wenn ihr euch eure Meinung dazu wirklich äußern wollt, ab in die Comments. Yeah. Nee, genau. Und ja, also ich würde es fast sagen, wirklich haben ein gutes halbes Stündchen jetzt miteinander gesprochen und war auch sehr interessant. Und ich will es nochmal sagen, wie gesagt, es sind nur Ideen, es sind gewisse Meinungen und es ist schwierig, eine endgültige Meinung dazu zu haben. Vielleicht habt ihr eine endgültige Meinung dazu, aber ich denke eben, jedem das Seine, aber das Menschenleben steht über allem, ja, und die Welt ist nun mal so, wie sie ist und... Genau, was denkt ihr? Ich denke nicht, dass sie, dass man sie durch ja, den Tod besser machen kann, ja. Also wir bedanken uns erstmal beide bei euch Zuhörern, falls es wirklich welche geben sollte. Und ja, vielleicht hört man sich in Zukunft wieder, mal mit Mike oder mit anderen Leuten. Steven. Ja, zum Beispiel. und genau, dann wünschen wir euch noch einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend. Alles klar, genau. Lasst es euch gut gehen. Schöne Weihnachten, wir sind ja kurz davor. Ja. Juhu. Tschüssi. Tschüss.